In 7 einfachen Schritten zu hochwertigen Mandatsanfragen. Du bist Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin und möchtest gezielt neue Mandatsanfragen über das Internet gewinnen? Dann ist dieser 7-Schritte-Plan genau das Richtige für dich. In den nächsten Minuten erfährst du, wie du mit einer klaren Strategie deine Sichtbarkeit steigerst und hochwertige Mandate anziehst. Schritt 1. Das Fundament. Deine Website. Deine Website ist das digitale Aushängeschild deiner Kanzlei. Technische Mängel wie langsame Ladezeiten oder eine unübersichtliche Struktur können potenzielle Mandanten abschrecken. Achte darauf, dass deine Website mobil optimiert ist, klare Call-to-Actions enthält und alle relevanten Informationen leicht auffindbar sind. Schritt 2. Klare Positionierung. Viele Kanzleien bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Doch ohne klare Spezialisierung wird es schwierig, sich von der Konkurrenz abzuheben. Fokussiere dich auf 1 oder 2 Rechtsgebiete und kommuniziere deine Expertise deutlich. Das schafft Vertrauen und zieht die richtigen Mandanten an. Schritt 3. Content Marketing. Erstelle regelmäßig hochwertige Inhalte, die die Fragen und Probleme deiner Zielgruppe adressieren. Blogbeiträge, FAQs oder kurze Videos können dabei helfen, deine Expertise zu demonstrieren und deine Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erhöhen. Schritt 4. Social Media Marketing. Nutze Plattformen wie LinkedIn, Facebook oder Instagram, um deine Inhalte zu teilen und mit deiner Zielgruppe in Kontakt zu treten. Aktive Präsenz in sozialen Medien erhöht die Reichweite deiner Kanzlei und stärkt deine Marke. Schritt 5. Brancheneinträge. Trage deine Kanzlei in relevante Online-Verzeichnisse und Anwaltsportale ein. Einträge in Portalen wie anwalt.de oder 123recht.net erhöhen die Sichtbarkeit und können zusätzliche Mandatsanfragen generieren. Schritt 6. Bewertungen sammeln. Positive Bewertungen auf Plattformen wie Google oder Proven Expert sind ein starker Vertrauensfaktor. Bitte zufriedene Mandanten aktiv um eine Bewertung und reagiere professionell auf Feedback. Schritt 7. Regelmäßigkeit. Erfolg stellt sich nicht über Nacht ein. Regelmäßige Aktivitäten in den genannten Bereichen sorgen für kontinuierliche Sichtbarkeit und steigern langfristig die Anzahl deiner Mandatsanfragen. Wenn du Unterstützung bei der Umsetzung dieser Schritte benötigst, stehen wir von WebTiger Pro dir gerne zur Seite. Mehr Informationen findest du auf webtigerpro.de.